Wasser angefüllt, zur Lust und Zeit vertreiben, greifen, so gibt sie mir ein Trauerbild und füget diese Lehre bei, dass ich derselben ähnlich sei und füget diese Lehre bei, dass ich derselben ähnlich sei. Wenn nun die Pfeife angezündet, so sieht man Rauch in freier Luft verschwindet, nichts als die Asche bleibt zurück. So wird des Menschen Ruhm verzehrt und dessen Leib in Staub verkehrt. So wird des Menschen Ruhm verzehrt und dessen Leib in Staub verkehrt. Wie oft geschieht sich bei dem Rauchen, dass wenn der Schöpfer nicht zur Hand, man fliegt den Finger zu gebrochen, dann denk ich, wenn ich mich verbrannt, wo macht die Kohle solche Pein? Wie heiß mag es die Hölle sein? Wo macht die Kohle solche Pein? Heiß mag es die Hölle sein. Ich kann bei so gestalten Sachen mir bei dem Tobak jederzeit erbauliche Gedanken machen. Drum schwauch ich voll Zufriedenheit. Zu Land, zu Wasser und zu Haus, mein Pfeifchen steht in Andacht aus. Zu Land, zu Wasser und zu Haus, mein Pfeifchen steht in Andacht aus.